meine Zuhörer. Von außen betrachtet fügt sich das einzige vollendete Kammermusikwerk Anton Bruckners, das Quintett für zwei Violinen, zwei Bratschen und Violoncello, ohne weiteres den zeitlichen Dimensionen ein, die man bei größeren Kammermusikwerken erwartet. Mit etwa 42 Minuten Dauer widerspricht es sogar nicht einmal den klassischen Konventionen. Dringt man aber ins Innere des Werks, so ist plötzlich Bruckners Symphonik mit so ganz anderen zeitlichen Tendenzen gegenwärtig. Es ist ja bekannt, wie riesig Bruckners Symphonien an Ausdehnung fast alles bisherige übertroffen hatten. So gehört zu diesem Stück der Widerspruch zwischen kammermusikalischer Beschränkung und größtem symphonischen Atem. Zwei Tendenzen ringen miteinander. Viele Details zeigen den Zug ins Weite, ja ins zeitlich Ungemessene. So etwa am Ausklang der Exposition des ersten Abschnittes des ersten Satzes, wo das zweite Thema ins Unhörbare hinein verhallt und die Zeit sich unbegrenzt zu dehnen scheint. Aber die Totale des großen Zusammenhangs setzt hier immer wieder Schranken. Und so bleibt die Balance zwischen den verschiedenen zeitlichen Tendenzen, zwischen symphonischem Atem und kammermusikalischer Konzentration überall prekär in diesem Werk. Das ist das Problem und zugleich auch der ganz einzigartige Reiz dieses Stücks. Nicht immer gelingt der Ausgleich. Zuweilen tritt der Kontrast auch offen hervor, wie in dem gleichsam zu früh hereinbrechenden Ende des Finales, das den Prozess tiefsten Ausatmens sich nicht vollenden lässt. Abgesehen aber vom skizzierten Problem dieses Werks zwischen Symphonik und Kammermusik, das seine Individualität und seine Widersprüche bestimmt, gehört dies Quintett in die große symphonische Reihe, die Bruckners Werke insgesamt darstellen. Es emanzipiert sich nicht von dem Grund, auf dem auch alle seine Symphonien gewachsen sind, sodass man oft statt nur von stilistischer Einheit lieber von Variationszusammenhängen zwischen all diesen Werken sprechen möchte. Auch hier in diesem Quintett ist es, als würde uns nur weniges Wesentliche, aber das in unglaublicher Vielgestaltigkeit wieder und wieder gesagt. Als blicke diese Musik uns unverwandt immer wieder aus der gleichen Perspektive, aber doch auch immer wieder ganz anders an. Das heißt, alle Fragen, die Bruckners Symphonie dem Hörer stellt, sind auch in diesem Werk offen. Sie betreffen wohl vor allem den Zusammenhang, die jähen Wechsel der quasi räumlichen Harmonik, sowohl wie die zeitlichen Zäsuren der Abbrüche und der Pausen. Ehe wir den ersten Satz ganz hören, hierzu noch zwei Beispiele. Gleich in der Gedankengruppe am Anfang setzt sich ein einfaches, mit Trillern verziertes, aus der absteigenden Tonleiter bestehendes F-Dur-Motiv jäh in einem ganz entfernten G-Dur fort. Statt hier etwas wie einen Bruch zu konstatieren, müsste ein Hörer die Kontinuität in dem harmonischen Gesamtraum realisieren. Eine nahe Linie setzt sich im fernsten Hintergrund fort und bewirkt auf diese Weise einen weiteste Räume überspannenden Zusammenhang. Überaus charakteristisch für Bruckner kann ferner seine Abneigung gegen vermittelnde Übergänge gelten, wenn etwa große Komplexe einander gegenübertreten. So endet hier die erste große Themengruppe dominantisch auf G-Dur. Ein großes Tor scheint aufgerichtet, durch das nun eine C-Dur-Gestalt einzuziehen hätte. Stattdessen erfolgt eine nur durch das tiefe Fis ausgefüllte Zäsur, wie ein Moment äußerster Sprachlosigkeit. Und dann, ohne Übergang, ein neuer Gedanke in Fis-Dur. Die Frage nach der Kontinuität, nach der Synthese, stellt sich hier und an vielen anderen Stellen weit dringlicher. Indessen trennt auch diese Zäsur nur vordergründig, während im Hintergrund beide so verschiedenen Komplexe miteinander verbunden sind. Zu verstehen wäre, wie sie beide miteinander eine, wenn auch kaum greifbare Figur bilden, wie die zarteste Sanftmut auf das äußerst Passionato vorher zu antworten weiß. Hören Sie nun den ersten Satz ganz. Es spielt das Häutling-Quartett mit Heinz Otto Graf als zweitem Bratscher. Thank you. Thank you. Das war der erste Satz von Bruckners Streichquintett in F-Dur. Das Häutling-Ensemble, das wir soeben hörten, ist überall bestrebt, das Problem dieses Werks zwischen symphonischer und kammermusikalischer Tendenz im Sinne der kammermusikalischen Darstellung zu lösen. Das tritt bei diesen Musikern vor allem im Tempo und Klang hervor. Hören Sie nochmals den Beginn des ersten Satzes. Dagegen nun den Anfang vom Melos-Quartett mit Enrique Santiago als zweiten Bratscher. Beim Häutling-Ensemble tänzerisch schwebende Grazie in bewegtem Tempo und lyrischem Klang, beim Melos-Quartett getrageneres Tempo, kraftvoller Klang und eine wie epische Deklamation. Während Häutlings Darstellung kammermusikalisch subtil genannt werden darf, kann man beim Melos-Ensemble von einem Zug zum Orchestralen reden. Beide können sich auf die so eigentümlich gegensätzlichen Tendenzen dieses Werks berufen. Das Amadeus-Quartett mit Cecil Aronowitz als zweiten Bratscher findet einen dritten Weg und damit eine eindrucksvolle Balance zwischen symphonischer und kammermusikalischer Tendenz in diesem Werk. Einerseits ist das Tempo hier im ersten Satz auch getragen und feierlich, auch der Klang hat den großen Zug zum Orchestralen. Andererseits aber wird gerade die individuelle Deklamation, die persönliche Sprache des einzelnen Instruments betont, besonders wenn es führt. Und das bedeutet eben kammermusikalische Tendenz. Nehmen wir nun noch einmal jenes schroffe Gegenüber zwischen ersten und zweiten Komplex in diesem ersten Satz, so wirkt die Pause infolge des etwas geraffteren Zeitmaßes, dem federnden Auftrieb und der klanglichen Gewichtlosigkeit des Häutlingsensembles zwar als deutlicher Einschnitt, aber doch nicht eigentlich als Abbruch. Das Amadeus-Ensemble vertieft dagegen den Kontrast noch durch die hier viel deutlichere und ausdrucksvollere Pause nach dem tiefen Ton und vor dem Einsatz des Grazioso-Gedankens. Auch werden hier die zwei ganz verschiedenen Gesten eindringlicher voneinander abgehoben. Den entschlossenen Niederstrichen der zerlegten Dreiklänge tritt die beseelte Sprache des Folgenden als eine Antwort gegenüber, die ebenso unerwartet wie beglückend klingt. Winzige zeitliche Rückungen entfalten hier eine belebende Wirkung. Im Ganzen gesehen hört sich die Darstellung des Häutlingsensemble wohl leichter. Die Probleme werden hier eher überbrückt als vertieft. Rhythmus und Klang schweben und über dem Ganzen liegt es wie ein sanftes Licht. Die Formen erscheinen rund und schön. Dagegen arbeitet die Aufnahme des Amadeus-Ensembles weit mehr die Kontraste heraus. Die Skala des Ausdrucks ist bei weitem größer. Die Risse, von denen die große Landschaft Bruckners durchzogen ist, treten sehr deutlich hervor. Beschied sich die Aufnahme des Häutlingsensembles mit dem kammermusikalischen Rahmen, so strebt stellenweise das Amadeus-Ensemble, wie auch Melos, über diesen Rahmen hinaus ins Orchestrale. Das stellt an den Hörer größere Ansprüche und macht das Hören schwerer. Das Amadeus-Ensemble spielt nun den ersten Satz des Streichquintetts von Anton Bruckner. Thank you. Das Amadeus-Quartett und Cecil Aronowitz spielten den ersten Satz des Streichquintetts F-Dur von Anton Bruckner. Ursprünglich stand auch in diesem Quintett der langsame Satz an zweiter Stelle, wie es die klassische Konvention erwarten lässt. Er ist später umgestellt worden, offenbar mit Billigung Bruckners. Das Scherzo als nunmehriger zweiter Satz hebt sich besser vom Hintergrund des ruhigen ersten Satzes ab, wie auch später der vierte Satz, das Finale vom dritten, dem Adagio. Vor allem aber spricht der harmonische Weg des Ganzen dafür. Er führt von F-Dur des ersten über das D-Moll des zweiten Satzes zur fernen Gegend des G-Dur im dritten, von wo im vierten Satz der Rückweg nach F-Dur gesucht wird. In noch höherem Grad als der erste Satz erscheint das Scherzo als Variation des Brucknerschen Formtyps. Alle Brucknerschen Scherzi scheinen ja einen ähnlichen Kern zu umkreisen, der selber indessen nicht erscheint. Sicherlich aber steht dieser Urtyp dem Ländler sehr nahe und bewahrt dessen Urwüchsigkeit. Bruckner könnte hier nicht mit Beethoven verglichen werden, der etwa handfeste Tänze zum durchsichtigsten Filigran verwandelt, das Urtümliche gleichsam destilliert. Sondern das Merkwürdige in Bruckners Scherzi ist wohl, wie Nähe, handfeste Greifbarkeit sich mit Entrücktheit verbindet. Und zwar ganz konkret, nämlich harmonisch. Als Beispiel diene hier das Trio. Das zugrunde liegende volkstümliche Modell könnte ich am Klavier etwa folgendermaßen rekonstruieren. Sie werden es in Bruckners Fassung auch leicht wiedererkennen, aber der dritte und vierte Takt entschwebt bereits ins luftigste Pizzicato und der siebte und achte gar in die entfernteste Tonart. Statt der Dominante von S, B-Dur, erklingt hier C-Dur. Hier ist zugleich ein ganz einfaches Beispiel dafür gegeben, wie merkwürdig sich gerade bei Bruckner kontinuierlicher Fortgang mit Unterbrechung verbindet. Die Folge solcher harmonischer Rückung ist, dass ein so freundliches kleines Tanzliedchen völlig aus seinem angestammten Rahmen heraustritt und wie in unbegrenzte Weiten hineingestellt ist. Man könnte überall bei Bruckner, wie auch schon bei Schubert, diese Dialektik von Nähe und Ferne als einen der bestimmenden Züge dieser Musik ansehen. Für das Scherzo wählt das Melos-Quartett ein behäbiges Zeitmaß, das den bäuerlichen Ländlercharakter zur Geltung bringt. Eine winzige Temporückung bewirkt ja immer sogleich eine Veränderung des Charakters. Bei Amadeus tritt ein mehr walzerhaftes Element hinzu und zugleich heben sich die Einheiten aus mehreren Takten fasslicher heraus. Thank you. Vielleicht tritt hier in der Melos-Aufnahme das Brucknersche Nähe-Ferne-Phänomen noch deutlicher zutage. Wie hier einerseits der Rhythmus mit einer gewissen erdhaften Schwere und in dichtem, nahen Klang auftritt und andererseits die Harmonik diese Gestalten immer wieder in entlegene Bereiche entschweben lässt. Hören Sie hier einen Teil des Scherzos, gespielt vom Melos-Quartett mit Enrique Santiago als zweiten Bratscher. Zum Abschluss dieser Sendung noch einmal den gleichen Satz, nun aber gespielt vom Amadeus-Quartett mit Cecil Aronowitz als zweiten Bratscher. Nicht nur das Grundtempo verändert den Charakter in Richtung aufs Grazioso, sondern es werden hier auch andere zeitliche Mittel eingesetzt. Das Ensemble ist bestrebt, das Tempo überall im Scherzo so beweglich zu halten, dass es auf die kleinsten Ausdrucksnuancen und vor allem auf die immer neuen harmonischen Situationen höchst empfindsam reagieren kann. Das Stück erscheint zwar in dieser Darstellung durch das Amadeus-Ensemble klanglich wohl etwas mehr in die Ferne gerückt, aber jeder neue Charakter hat gleichsam eine neue Zeit, ein ihm allein eigenes Tempo, wenn auch nur in winzigen Modifikationen.